1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir machen diesen Freitag so, wie wir das ganze Jahr über gemacht haben, nämlich es ist eine offene und freie Sendung. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Petra und Petra ist 45. Hallo Petra. Hallo Domian. Hallo Petra. Um was geht's bei dir? Eigentlich um meine Zahnsituation. Oh, was ist mit den Zähnen los? Die sind mehr als schlecht. Ich meine, es auch so ein kleines bisschen zu hören. Kann ja, das sein? Ja, das kann gut sein, ja. Ja, ne? Ja. Wie schlecht sind sie? Sehr schlecht. Also richtig schlecht. Ich habe einen Zahn im Unterkiefer schon verloren. Mhm. Und im Oberkiefer eine Krone verloren, die ich mir seit irgendwie Jahren schon selber zusammenbastel. Die bastelst du dir selbst zusammen? Eine Krone? Ja, genau. Wie macht man das? Aus Salzteig. Wie bitte? Aus Salzteig? Genau. Aus Salzteig kann man Kronen für ein Gebiss basteln? Ja, kann man. Und die sind hart, die Kronen dann? Ja, aber nicht lange. Also ein oder maximal anderthalb, zwei Tage so. Immerhin. Wie bastelt man das? Indem man die Masse anrührt, also anknetet und ja, sie dann eben auf den Stumpen drückt, ja. Und dann modelliert mit den Fingern, genau. Und du sagst Salzteig. Was ist das für ein Teig? Das ist einfach nur Mehl, Wasser, Salz. Und immerhin härtet das so stark aus, dass man zwei Tage damit, kann man damit auch essen dann oder zerbricht das? Nicht gut. Nicht also gut. Man muss dann schon geschickt andere Zähne nutzen, um ja. zu beißen. Klar. Und die Farbe, ist die hell? Ja, die ist relativ hell, aber also ich kaschiere das immer noch mit einem Kaugummi. Achso. Na, das ist ja eine improvisierte Baustelle in deinem Mund. Wie hält denn diese Salzteigkrone? Mit einer Haftcreme. Ah, verstehe. Und sonst? Viel Karies und... Ja, genau. Gelbe Zähne? Ja. Faulstellen? Genau, alles komplette Programm. So, jetzt fragen wir natürlich, warum geht Petra nicht zum Zahnarzt? Und warum macht sie sich Salzteigkronen und geht nicht gleich zum Arzt? Weil ich eine panische Angst vor dem Zahnarzt habe. Ja, aber mittlerweile gibt es ja so viele Zahnärzte, die das anbieten, wenn man eine Phobie hat. Warum kümmerst du dich nicht darum? Ja, ich glaube, es geht dann darum, bei mir eher darum, dass ich mittlerweile glaube ich zu denken, dass das Schamgefühl größer ist als die Angst. Also ich kann das nicht so gut einordnen, aber was meinst ich denke... Du, was meinst du, was für Katastrophen die schon gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wie lange warst du denn nicht beim Zahnarzt? 7 Jahre. 7 Jahre. Das geht ja noch. Ups, ich finde das schon ganz schön schlimm. Ja, das ist natürlich schon lang, aber das heißt, das sagt mir, du warst immerhin schon mal beim Zahnarzt. Ich habe ja schon mit Leuten gesprochen, die noch nie beim Zahnarzt waren. Naja, dann... Ach, warum hast du so eine große Phobie davor? Also ich hatte mit 19 einen Autounfall. Mhm. Nee, früher angefangen, also noch früher. Ich war so die erste, also als damals diese Breckis rauskamen, diese Zahnklammern. Ja. Diese ja, alten ja. Breckis, ja genau. Und da sind mir die Frontzähne abgestorben, weil der Druck zu hoch war. Mhm. Also bekam ich schon meine ersten Kronen irgendwie mit 16. Mhm. War das ein schlimmes Erlebnis? Ganz schlimm. Warum? Also dieses Abschleifen der Zähne habe ich in ganz schlimmer Erinnerung. Aber das passierte ja schon mit Betäubung. Ja, klar. Aber irgendwie mussten die dann immer noch weiter runterschleifen, ja. damit die Kronen nicht so dick werden, ja. diese Keramikkronen. Und dann hatte ich mit 19 nochmal einen Autounfall und dann habe ich das gleiche Prozedere nochmal durch und ja, und irgendwie, ich also, glaube, da ist so irgendwas hängen geblieben. Vor 7 Jahren das letzte Mal. Und davor, wie lange warst du da vorher nicht beim Zahnarzt? Ach, da bin ich immer so mal sporadisch, wenn ich Zahnschmerzen hatte, ja, bin ich schon mal hingegangen, aber ich habe mich dann da auch nicht so, also das Notwendigste halt machen lassen. Und ja, hast du denn jetzt ab und zu Zahnschmerzen? Nee, gar nicht. Gar nicht? Mhm. Hast du starken Mundgeruch? Nee, das versuche ich immer durch viel Mundwasser und Mundsprays. Und ja, kann man aber nur kaschieren. Genau, kann man nicht, wollte ich gerade sagen, nur zu kaschieren, genau. Hast du einen Freund oder einen Mann? Einen Mann, ja. Ja, was sagt der denn dazu? Der versucht mich auch immer zum Zahnarzt zu treten, so. Also hast du nicht Hemmungen, wenn du deinen Mann küsst, dass du denkst, das ist dem natürlich ekelig? Natürlich, natürlich. Küsst ihr euch denn überhaupt noch? Ja, klar. Das schon. Hast du das Gefühl, dass er so ein bisschen gebremst ist bei dir mit Küssen? Also bei ihm eher weniger. Also das bin ich eher, die sich so zurückzieht. Ich würde nicht jemanden gerne küssen, der... Ja, genau. Also ich, also er zeigt das halt nicht, aber... Mhm. Also ich ziehe mich auch zurück, klar. Bist du berufstätig? Ja, klar. Was machst du? Ich bin in der Jugendhilfe, Erwachsenenbildung tätig. Ach so, das heißt, du hast mit vielen Leuten zu tun. Ja. Das heißt, du hast ständig Angst, dass die Leute sehen, was mit deinen Zähnen los ist. Genau. Du lachst nie richtig so aus richtig, vollem Herzen, genau, sondern genau. Ach, die Lippen immer so zusammen, ja, damit genau, man die Zähne so nicht sieht. Oder es gibt einen Schal, oder es gibt, man wird ja geschickt mit im Laufe der Zeit. Finde ich eine grauselige Belastung, die man so einfach von sich lösen könnte. Das sagst du. Ja, das sag ich. Das sag ich. Ich habe neulich mit meinem Zahnarzt noch drüber gesprochen. Der sagte, er hat immer wieder Patienten, die mit einer Phobie zu ihm kommen. Und das geht mittlerweile so gut. Wenn du einen guten Typ findest, die findet man im Internet. Die gehen da sehr sensibel vor. Man kann es mit Vollnarkose machen. Und danach fühlen die Leute sich wie andere Menschen. Das glaube ich. Wenn du ich glaube, es ist echt auch ein Stück Lebensqualität. Dann. Unbedingt, unbedingt. Unbedingt. Du versaust dir deine Lebenszeit mit so einer, ich sag mal, eigentlich Kleinigkeit. Ich weiß, für dich ist es schlimm. Genau, aber für mich ist es keine Kleinigkeit. Nee, ist mir schon klar, ja. Aber das kann ja jetzt nicht die nächsten 40, 50 Jahre so weitergehen. Nee, stimmt nicht. Weil es wird ja nicht besser, es wird ja eher schlimmer. Du sollst ja irgendwann im Altenheim strahlend da sitzen und lachen. Das wäre schön. Aber natürlich schon viel früher. Genau. Da muss man ja erstmal auf die Idee kommen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen mit diesem Salzteig? Das habe ich, wie gesagt, noch nie gehört. Also ich habe die Krone beim Joggen verloren. So durch Niesen und dann war sie weg. Ich habe sie halt nicht wiedergefunden. Ja, und bevor ich dann zum Zahnarzt gehe, kann man ja auch kreativ irgendwie werden. Ja, aber da käme ich überhaupt nicht drauf. Hast du es irgendwo gelesen? Nee. Einfach also mal so ich bin gemacht? Handwerklich ganz gut so geschickt. Und könnte man ja auch aus Gips machen, oder? Ja, Mann. Also ich habe es auch anfangs mit Fimo oder anderen Materialien versucht, aber ich hatte dann immer Sorge wegen der gesundheitlichen Geschichten. So, das ist jetzt ein gutes Stichwort, Petra. Abgesehen von allen ästhetischen Aspekten. Du spielst natürlich hochrangig mit deiner Gesundheit, das weißt du. Genau. Das ein faulendes Gebiss von, das kann sein, dass du gar nichts davon merkst oder auch keine Schmerzen hast, kann langwierig schwerste Erkrankungen auslösen. Rheuma, Herzerkrankungen, alles Mögliche. So, und allein deshalb, finde ich, solltest du das angehen. Ja, nur mir fehlt irgendwie, also ich versuche das immer wieder anzugehen und immer wenn ich dann so fest entschlossen bin, fehlt mir so der letzte Mut zum Schritt oder wie man es auch immer nennen kann. Vielleicht sollten wir dir mal ein paar Infos geben für Zahnarztphobiker, glaube ich, so nennt man das. Und dann musst du den Schritt wagen, dann musst du dir einen Zahnarzt aussuchen und einfach mal einen Termin machen. Du kannst ja das erste Mal einfach nur mal einen Besprechungstermin machen. Ja, sowas habe ich mir auch schon mal gedacht, aber wie gesagt, immer wenn ich dann so weit war, dann... Na, aber interessant ist doch, erstmal einen Termin zu machen und sich mal erklären zu lassen, wie alles so abgeht. Das heißt, man muss beim ersten Mal keine Angst haben, man weiß hundertprozentig, da passiert nichts. Und wenn du sagst, du schämst dich, dass wenn der da reinguckt und was der da sieht, ja, genau, glaub es mir wirklich, die haben alles schon gesehen, alles. Und wahrscheinlich noch schlimmere Sachen, als was du zu bieten hast. Da würde ich mich behaupten, da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Also außerdem verdient der ja eine Stange Geld an dir. Dann soll er da mal durch, dann muss er da durch. Na okay. So Petra, wir rufen dich jetzt nochmal an und versorgen dich mit Infomaterial. Ja. Und dann würde es mich sehr freuen, wenn du im neuen Jahr, das neue Jahr steht vor der Tür, Wenn du sagen würdest, ich nehme mir vor, jetzt in den ersten 2 Monaten oder vielleicht sogar schon im Januar einen Termin. In der ersten Woche nach einer Ruhe. Genau, in der ersten Januarwoche machst du einen Termin bei einem Zahnarzt. Ja, wäre toll. Machst du es? Mit dem nötigen Hintergrundwissen denke ich schon, ja. Ich glaube, ich bin jetzt auch so selber so weit, dass ich das einfach so nicht mehr will. Weißt du, was mich überzeugt, sind die vielen, vielen Gespräche, die ich mit Leuten geführt habe, die oder so etwas leiden, wie du leidest. Dass die, und wenn die dann bei einem Zahnarzt waren, dass es denen allen, aber auch wirklich allen, ausnahmslos besser gegangen ist. Und die das nicht bereut haben und alle sagen, toll, dass ich es gemacht habe, ich hätte es eigentlich schon viel früher machen müssen. Ja, vielleicht weiß ich auch einfach nicht, wohin, zu welchem Zahnarzt. Genau, da können wir dir ein bisschen helfen jetzt. Okay. So, Petra, du legst auf, Magdalena ruft dich an. Gutes neues Jahr wünsche ich dir. Ich danke. Gleichfalls. Tschüss. Dankeschön. 0800 220 5050. Das ist unsere Nummer. Hier ist Sebastian und der ist 26 Jahre alt. Sebastian, hallo. Grüß dich, Domian. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor 2 Tagen meine Freundin verloren. Sie ist verstorben. Wie alt ist sie? Ich bin 26 und sie ist 39 gewesen. Was ist passiert? Sie ist verstorben an einem Darmriss, an Magenbluten und Leber- und Nierenversagen. Sie war chronische Alkoholikerin, frühere Ex-Junkie, sehr früher Heroin genommen und es war sehr, sehr schwierig für mich, das zu verarbeiten. Es ist immer noch, natürlich nach 2 Tagen. Ja, klar. Und ich bin jetzt allein in unserer Wohnung. Also ihr habt zusammen gewohnt, ja? Wir haben zusammen gewohnt, wir sind zusammengezogen, relativ früh schon. Wie lange wart ihr denn zusammen? 4 Monate. Das ist noch nicht so lange. Ist noch nicht so lange. Mhm. Wir haben uns aber schon vorher ein bisschen gekannt und wir haben uns einfach ineinander verliebt und haben uns einfach in die Augen geschaut und haben gesagt, das ist es. Als ihr euch vor 4 Monaten kennengelernt habt, war sie da gesundheitlich auch sehr angeschlagen schon? Ja, sie ist chronische Alkoholikerin gewesen. Ja, okay. Aber andere Sachen auch schon haben sich abgezeichnet in der Zeit? Das konnte ich bis dahin nicht sagen, weil das habe ich im Nachhinein erst erfahren. Mhm. Und sie ist vor 2 Tagen, wie gesagt, verstorben und ich brauche jetzt einfach mal jemanden zum Sprechen, weil die Familie, die schläft natürlich jetzt, die steht zwar auch voll hinter mir, aber... Deine Familie? Beider Familien. Beider Familien, Ja. Aber es ist halt einfach schwierig. Ja klar, selbstverständlich, völlig klar. Ist sie zu Hause gestorben bei euch? Nein, ist sie nicht. Sie hat sich hier zu Hause sehr gequält und sie hat angefangen, Blut zu kotzen. Und ich habe mir das ein paar Stunden mit angesehen und habe dann gesagt, ich rufe jetzt den Notarzt. Dann hat mir das Handy aus der Hand geschlagen und hat gesagt, nein, ich will hier zu Hause bleiben. Und dann habe ich das Handy genommen, bin ins Wohnzimmer gegangen. Dann ist sie auf allen Vieren hinter mir hergekrochen und hat gesagt, nein, ruf nicht an. Hat dann im Hausflur die ganze Bude voll gekotzt und hat sowohl Kot als auch Urin verloren. Hm. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht, jetzt rufe ich den Notarzt. Danach hat der Notarzt sie abgeholt. Sie ist dann mehrfach im Krankenhaus wiederbelebt worden, ist an Maschinen angeschlossen worden, mit Beatmungsgerät, allem drum und dran, Medikation etc. etc. Und dann habe ich ihr in den letzten Stunden die Hand gehalten und sie ist in meinen Händen und in den Händen ihrer Schwester zusammen gestorben. Und das ist jetzt gerade mal knappe, ja, nicht mal 48 Stunden her. War sie bei Bewusstsein, als sie gestorben ist, kurz vorher? Nein, sie ist so mit Medikamenten vollgepumpt worden, dass sie davon nichts mehr mitbekommen hat. Aber es war für mich sehr schwer, weil Nieren haben versagt, Leber hat versagt. Mhm. Sie war schon ganz gelb am Körper, gelbe Augen. Mhm. Sie hat überhaupt nichts mehr mitbekommen, dank der Ärzte. Ist das zum ersten Mal in deinem Leben, dass du das einen Menschen... Das ist zum ersten Mal in meinem Leben so passiert. Dass du einen Menschen hast sterben sehen. Ich habe sie lieben gelernt und ich habe das absolut nicht verkraften können, bis jetzt noch nicht, und ich werde es wahrscheinlich auch noch länger nicht verkraften können, aber ich brauche unbedingt mal jemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Sebastian, du sagst bis jetzt noch nicht, das sind 2 Tage her. Das ist doch normal, dass du es nicht verkraftest. Das ist ja eine Schocksituation, in der du steckst im Moment. Du sagst, 4 Monate wart ihr zusammen. Seid ihr sofort auch dann zusammengezogen? Also ich kannte sie vorher schon, aber seit 4 Monaten sind wir zusammen. Ja. Und seid ihr sofort dann zusammengezogen? Das war ungefähr eine Woche später, weil wir uns das zusammen überlegt haben. Mhm. Wir versuchen es und es hat wunderbar geklappt. Wir haben wunderbar harmoniert und es ging super gut. Du hast gesagt, und ich habe, chronische Alkoholikerin. Ja, ich habe ihr das immer wieder versucht auszureden. Das heißt, Das heißt, sie hat getrunken, auch in diesen 4 Monaten, heftig. Mehrere Flaschen Wodka am Tag und das ist nicht so einfach. War das denn nicht ein Grund für dich, dass du da vielleicht dann doch wieder auf Distanz zu ihr gegangen bist in den ersten... Ich habe ihr immer wieder versucht zu helfen. Hm. Aber wenn ich zu Hause war und sie sagt, ich gehe mal eben einkaufen, dann kam sie wieder mit einer Flasche an und die war dann schon halb leer und das hat mir einfach wehgetan. Und aber wenn du sagtest, du kennst sie lange, du kanntest sie lange schon, dann wusstest du... Ja, aber sie hat ihre Sucht immer von mir versteckt. Ist erstaunlich, wenn man so viel Flaschen Wodka trinkt, dass man das verstecken kann, dass man das nicht merkt, sondern dass du es nicht gemerkt hast. Weil das bei ihr schon seit der Jugendzeit ausgeht. Ah ja. Das war jetzt, sagst du, ein Darmriss, den sie sich zugezogen hat. Ja, und das ist das Problem. Weil wir haben mit dem Chefarzt gesprochen und der hat gesagt, es ist nicht auf die Sucht zurückzuführen und die Ärzte können sich das selber nicht erklären, wie der Darmriss inklusive Magenbluten zusammenkommt. Hm. Ich meine, Leber- und Nierenversagen ist auf die Sucht zurückzuführen, aber der Darmriss und das Magenbluten, das ist darauf irgendwie nicht zurückzuführen. Und die Ärzte, die wollen sie jetzt obduzieren, aber wir von der Familie, wir wollen das einfach nicht. Hm. Wir möchten das nicht, weil sie hat sich das selber gewünscht, dass sie nicht aufgeschnitten wird. Das hat sie explizit gesagt? Das hat sie explizit gesagt vorher schon. Sie möchte nicht aufgeschnitten werden. Okay, da muss man das natürlich auch akzeptieren. Ja, natürlich. Und da muss man das hinnehmen. Ach, Sebastian, wenn sie eine so schwere Alkoholikerin war, wer weiß denn, welche Auswirkungen das auf den Magen und den Darm auch hatte. Und, aber wenn selbst der Chefarzt schon sagt, dass das nicht auf die Sucht zurückzuführen ist und die Ärzte sagen, wir wollen sie obduzieren, weil das Medizin weiterhelfen kann, weil sie das selber so noch nicht kennengelernt haben, wundert mich das ein bisschen. Mich wundert es auch ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht ist das für die einfach nur ein interessanter Fall. Aber da muss man ja auch gar nicht weiter drüber diskutieren. Wenn sie gesagt hat, nein, dann wird das nicht gemacht. Eben, so ist es. Hm. Wir werden ihr auf jeden Fall ihren Frieden lassen. Also ich bin gerade den Tränen nahe, aber ich möchte mich gerne mit dir unterhalten. Ja. Hast du denn sonst keinen Menschen, keine Freunde? Oder du hast auch von der Familie gesprochen? Doch, auf jeden Fall. Die stehen auch alle hinter mir. Das ist überhaupt nicht das Problem. Mhm. Nur ich möchte auch mal jemand anderes hören, der ein bisschen neutral ist, was er davon hält. Er ist frech jetzt gerade vor den Feiertagen. Mhm. Ich meine, ich bin selber gläubiger Buddhist. Ja. Und ich habe eigentlich mit Weihnachten in Anführungsstrichen nicht viel am Hut. Ich bin zwar christlich erzogen worden, habe aber konvertiert. Ja. Aber trotzdem ist es mir ein Bedürfnis, mich darum zu kümmern. Du bist ein überzeugter Buddhist. Richtig. Wie siehst du den Tod denn dann? Der Tod gehört zum Leben dazu. Gut, das ist ein Spruch, den sagen alle. Das sagt also mein persönliches Mantra ist, sag ja zum Leben und das Leben sagt ja zu dir. Hört sich auch gut an als Spruch. Wie siehst du den Tod denn? Siehst du den Übergang in eine andere Welt, in einen anderen Körper, in eine Wiedergeburt? Oder wie ich siehst sehe es als Wiedergeburt. Aha, das meinte ich. Das heißt, wenn du so siehst und davon überzeugt bist, ist das doch für dich sicherlich zumindest hilfreich in der Trauer. Es ist hilfreich in der Trauer, aber es ist trotzdem schwierig, an geliebten Menschen zu verlieren. Natürlich, natürlich. Das ist völlig klar. Das ist völlig klar. Was hast du jetzt die letzten 48 Stunden gemacht? Ja, ich habe mich hauptsächlich mit meiner Familie beschäftigt natürlich. Hm. Wir müssen ganz viele Sachen klären, was Beerdigung und sowas angeht. Mhm. Meine Freundin, die möchte gerne vorher bestattet werden, in einer schwarzen Urne mit Sonnenblumen drauf. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern. Die ganzen Papiere und sowas müssen erledigt werden. Das heißt, hier in unserer Wohnung muss alles erledigt werden. Das heißt, du warst eigentlich ziemlich viel jetzt in Action die letzten Stunden. Ja, natürlich. Was auch nicht schlecht ist, wenn man dann gut abgelenkt ist. Eben, richtig. Ja. Ich meine, ich kümmere mich gerne um alles, weil ich liebe meine Frau und das ist natürlich für mich ein persönliches Bedürfnis, sich um alles zu kümmern. Mhm. Ich habe auch alle Unterstützung, aber es ist trotzdem mal immer was Schönes, auch von einer neutralen Person ein bisschen Unterstützung dabei zu bekommen. Natürlich. Wie plant ihr denn die Beisetzung, die Trauerfeier? Die Beisetzung ist schon geplant. Das wird auf einem katholischen Friedhof passieren. Mhm. Da ist schon ein Urnengrab, wo ihr Ex-Mann begraben liegt und ein guter Freund begraben liegt. Ja. Und sie wird genau zwischen beiden begraben, weil sie sich das so gewünscht hat. Ja. Und ihr Wunsch ist natürlich Befehl. Wird die Trauerfeier von einem katholischen Geistlichen gehalten? Sowohl als auch. Was heißt sowohl als auch? Also sowohl von einem katholischen Geistlichen, ja. Das hat ihre Schwester organisiert, mhm. Und ich organisiere, dass ein buddhistischer Geistlicher auch noch dabei ist. Ach so. Und deine Freundin, deine verstorbene Freundin, welcher Glaubensrichtung hat sie eher, ja, war sie eher anhängig? Sie ist katholisch aufgewachsen, aber sie hat mit mir zusammen konvertiert. Ach so, das hat sie auch gemacht. Mhm. Von daher müssen wir beides respektieren. Mhm, verstehe. Deine Freundin war 39 Jahre alt, sagst du? Du bist 26. Ich bin 26. War der Altersunterschied mal ein Problem bei euch? War niemals ein Problem, auch in der Familie nicht. Das haben alle respektiert und das fand ich wundervoll. Das war ein wunderschönes Gefühl, dass es alle verstanden haben, weil die Liebe ist ein Ding, das überspringt alle Grenzen. Ja. Wann wird die Beisetzung sein? Das können wir noch nicht so genau sagen, weil momentan ist ihre Leiche noch im Krankenhaus. Mhm. Wir sind mit einem Bestatter in Kontakt, mhm. Weil wir müssen ja auch ein Krematorium aufsuchen und allem drum und dran. Ja, meistens dauert das ein bisschen. Es wird über die Feiertage hinausgehen. Von daher wird unser Weihnachten gestorben sein. Dennoch, was wirst du am Heiligen Abend machen? Ich werde den Heiligen Abend mit beider Familien zusammen verbringen, mhm. Weil es mir ein persönliches Bedürfnis ist, dass wir alle zusammen sind. Es ist natürlich kein schönes Weihnachten, mhm. Aber wir sind trotzdem alle zusammen und werden es versuchen, vernünftig und liebevoll miteinander zu verbringen, so gut es uns möglich ist, trotz Trauer. Du sagst beide Familien. Ist das so eng, dass die dann deine Familie und die Familie deiner Freundin dann zusammen kommen an dem Heiligen Abend? Jawohl. Das ist ja sensationell. Das ist sehr schön, ja. Absolut, ja. Das ist für alle tröstlich und für dich natürlich auch. Also ich freue mich auch darüber, weil es war unser beider, also von mir und von meiner Freundin, der Wunsch. Mhm. Und es wird wahrscheinlich auch so sein. Ich sage deswegen wahrscheinlich, weil es kann sein, dass eventuell die Beisetzung dann ein bisschen Arbeit erfordert, weil das Krematorium ein bisschen weiter weg ist von hier und dass ein paar Leute dann nicht dabei sind von unserer Familie. Aber man kann es noch nicht so genau sagen, aber wünschen tun wir uns alle. Wie meinst du, dass die Beisetzung Arbeit erfordert? Was heißt das? Ja, mit allen Papieren drum und dran. Ach so, na gut, das wird am Heiligen Abend. Und man muss ja alles... Ja. Man muss ja alles irgendwie organisieren. Okay, ja. Und es wird nicht das typische Weihnachten, wie man sich vorstellt. Ich verstehe. Sebastian, es tut mir sehr leid, was geschehen ist. Es tut mir wirklich sehr leid. Und ich glaube, das wird auch dich noch eine recht lange Zeit begleiten. Ich bin sicher. Ja, das wird es. Ja. Also ich bin die ganze Zeit, ich muss mich schwer zusammenreißen, dass ich nicht hier am Telefon schon weine. Ja, aber weil ich bin seit Tagen am Weinen. Ja. Ich reiße mich zusammen, weil ich muss einfach jetzt für meine Freundin das tun, was sie verdient. Hm. Weißt du, und wenn du weinst, ist das auch völlig in Ordnung. Und das ist auch gut so. Und wenn dir Ach dann, klar, auf wenn jeden dir, Fall. Wenn dir danach ist, dann mach das auch. Mir fließen gerade die Tränen. Ja. Also Sebastian, dann kommt wie auch immer ganz gut über diese Feiertage. Und ich wünsche, dass die Trauerfeier so abläuft, wie ihr euch das vorgestellt habt und wünscht und vor allen Dingen, wie deine verstorbene Freundin sich das auch gewünscht hat. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Ich wünsche dir viel Kraft und Zuversicht jetzt in der Trauerzeit. Ich danke dir, Dumme. Alles Liebe und alles Gute, Sebastian. Schöne Feiertage. Vielen Dank, Sebastian. Tschüss. Ciao. Hier ist Ute und Ute ist 80 Jahre alt. Guten Morgen, Ute. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Ute. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Also ich sehe deine Sendung so gerne und ich finde das ganz toll, wie du die Leute so berätst. Dankeschön, es ehrt mich, dass du es sagst. Ja. Vielen Dank. Also es geht darum, also ich bin 80 Jahre alt. Ja. Mir geht es sehr gut und ich habe auch keinen Kummer, bloß in jungen Jahren natürlich. Mhm. Ich habe 5 Kinder alleine großgezogen. Mhm. Und die sind ja nun schon alle aus dem Haus und ich habe 5 Enkel und so. Ja. Und du lebst alleine? Ich bin jetzt alleine, ja. Also ich war 2-mal verheiratet, mein zweiter Mann, der ist vor 5 Jahren gestorben. Eine Bitte, Ute, das ist so ein bisschen unruhig im Hintergrund. Könntest du den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz abschalten? Ja, mach. Dann können wir besser reden und haben keine Rückkopplung. So. Mhm. Jetzt besser? Das wird jetzt besser gehen, genau, bin ich sicher. Ja, ist gut. Also dein letzter Partner ist auch verstorben vor ein paar Jahren. Ja, der ist 2004 verstorben und wir waren ein halbes Jahr fehlte und dann hätten wir Silberhochzeit gehabt. Ah ja. Ja, und der ist auch so dumm, der ist Heiligabend verstorben. Ach, der ist Heiligabend verstorben. Ja, oh, dann ist das natürlich ein sehr belasteter Tag für dich und ein belastetes Datum. Das war gar kein schöner Tag. Ja, jetzt habe und dann war ich 2 Jahre alleine. Mhm. Und dann habe ich aber einen Mann kennengelernt. Mhm. Und aber ich bin 25 Jahre jünger. Naja, der ist 25 Jahre jünger. Ja, das wollte ich erst gar nicht, denn ich habe ja Kinder in dem Alter, nicht? 55 ist er dann. Ja, richtig. Ja. Ich habe ja Kinder und da habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht. Mensch, du könntest ja mein Sohn sein. Ist doch wahr. Ja, natürlich, ja. Wo hast du ihn denn kennengelernt? Ja, wie habe ich ihn kennengelernt? Der stand ja nicht. Ich gehe immer hier einkaufen und da ist ein Haus verputzt worden und da war ein Handwerker. Ja. Und da, die haben gesessen und haben gefrühstückt und dann sind, naja, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Achso, er ist ein strammer Handwerker. Ja, richtig. Und da hast du. Und dann. Da hast du gleich mit ihm ein bisschen geflirtet. Ja, richtig. Ja. Und dann habe ich ihn zum Kaffee eingeladen. Ach, guck mal, du bist aber auch wirklich dann mutig, ne? Ja. Und da hat er gesagt, na ja, er könnte ja mal zum Kaffee kommen. Warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ja. Und, also nein, so war das noch. Ich habe am Anfang Dezember Geburtstag. Ja. Und habe ihm dann erzählt, dass ich Anfang Dezember Geburtstag habe. Ja. Oh, hat er gesagt, dann nehme ich mir doch einen Urlaubstag. Und da komme ich doch hin. Oh. Und das fand ich so toll, dass ein Mann sich einen Urlaubstag nimmt, um mich zum Geburtstag zu besuchen. In der Tat, das ist schon ein tolles Kompliment. Ja. Würdest du denn jetzt sagen, dass ihr jetzt, ist das eine Affäre, was ihr habt? Nein. So weit ist es noch nicht. Ja, wir kennen uns ja nun schon 3 Jahre. So. Ach, 3 Jahre schon? 3 Jahre, so. Das war schon 2006. Und wir kennen uns schon 3 Jahre und das ist eine ganz große Liebe. Ich habe das gar nicht verstanden. Hast du gesagt, da war nichts weiter als Sex? Nee, hast du nicht gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Nee, da habe ich falsch verstanden. Schlaft ihr denn miteinander? Ja, sicher. Entschuldige, ich weiß ja nicht. Also na, sonst würde doch so ein junger Mann vielleicht gar nicht zu mir kommen. Ja, also ist es ja doch schon eine Affäre, kann man sagen. Na, das ist ganz große Liebe. Achso, das Wort Affäre ist dir zu gering. Ich verstehe. Es ist große. Da lacht sie wie ein junges Ding. Das ist ja lustig. Also, das ist eine große Liebe von euch beiden. Ja. Ist er denn, ist er denn auch alleine oder ist er? Er ist schon lange mit seiner Frau getrennt lebend und hat eine Tochter von 20 Jahren. Aber jetzt kommt bloß das Böse. Er hat hier in Berlin keine Arbeit. Und will nicht von Hartz IV leben, sagt er, das kann er nicht, ist ihm auch zu wenig Geld. Und er muss Arbeit haben und jetzt ist er in München. Oh, und das arbeitet ist in München. Das ist natürlich hart. Das ist natürlich nur nicht so schön. Das ist sehr hart. Aber wir telefonieren jeden Tag. Und tuchtelt am Telefon, ihr beiden. Ja. Und wenn er Zeit hat, dann ruft er auch noch am Tage an. Was sagen denn deine Kinder dazu, die nun auch so alt sind wie dein Geliebter? Also mein jüngster Sohn, der ist 47 und der kennt ihn auch. Und der hat gesagt, Mama, das ist gut, dass du den hast. Sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Und die anderen Kinder? Die anderen auch, ja. Die anderen auch. Die haben da auch also alle finden das gut. Sag mal, bist du, ich frage nur mal so, man ist ja immer so skeptisch, bist du eine wohlhabende Frau, eine reiche Frau? Nein, überhaupt nicht. Ich habe früher bei Siemens gearbeitet und dann mein zweiter Mann, der jetzt 2004 gestorben ist, der ist Hannoveraner gewesen und dann bin ich mit dem nach Hannover gegangen. Trotzdem mein jüngster Sohn, der jetzt 47 ist, damals noch nicht ausgelernt hatte. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht mitgehen. Ich sage, ich kann dich doch nicht alleine lassen. Und da hat er gesagt, Mama, das ist so ein netter Mann. Geh da mit rüber. Und dann habe ich mit meinem Mann über 20 Jahre in Hannover gelebt. Mhm. Und wurde dann aber krank. Ich habe eine Fußsieberschwäche, kann sehr schlecht laufen. Mhm. Und mein Mann, der war dann, wurde auch krank. Und dann haben die Kinder gesagt, du musst den Garten verkaufen und alles aufgeben und du musst nach Berlin kommen. Und bist jetzt wieder in Berlin. Und jetzt bin ich wieder in Berlin. Das ist auch gut so. Ja, sag mal, das ist gut so. Aber du wohnst mit deinem Freund, der jetzt in München arbeitet, aber du wohnst mit ihm in Berlin nicht zusammen. Nein, aber er ist ja so selten hier, weil er immer auf Montage ist. Ja. Wenn er dann kommt er natürlich zu mir und dann wohnt er auch hier. Erzähl mir mal, das interessiert, glaube ich, alle jungen Leute. Du bist eine Frau von 80 Jahren, eine erfahrene Frau von 80 Jahren, hast 5 Kinder. Ja. Und hast jetzt das große Glück, dich nochmal verliebt zu haben in einen durchaus jüngeren Mann. Ja. Wie empfindest du den Sex im Alter gegenüber früher? Viel schöner. Schöner? Ja, früher musste man Angst haben, dass man Kinder bekommt. Und dann konnte ich mir nicht die Pille leisten, weil die ja teuer war. Mhm. Und naja, das ist, also jedenfalls, ich habe einen wunderbaren Sex mit dem Mann. Super. Ist es denn so bei dir, dass du noch genauso viel Lust hast wie vor 30, 40 Jahren oder ist es schon ein bisschen gedämpfter? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht gedämpft. Ich könnte, ja, wenn das will, dann mach ich das. Sensationell. Ute, du bist eine tolle, tolle Frau. Sensationell. Ja, ja, ja. Aber ganz im Ernst, was für ein großes Glück, dass er dir begegnet ist. Viele, viele alte Leute bleiben ja nun doch leider alleine und finden keinen Partner. Ja, da hast du recht. Aber ich bin auch, weißt du, ich gehe viel raus. Also ich sitze nicht drin, ich gehe jeden Tag raus. Ja. Und dann haben wir hier in der Nähe bei uns ein Lokal und da treffen wir uns, wir haben uns da kennengelernt. Ja. Da bin ich reingegangen, wenn ich vom Einkaufen kam, immer mal einen Kaffee trinken gegangen. Super. Gut, und da kennen wir uns, Kommt man in Kontakt, und, Ja, und wir sind mit mir 6 Personen und wir treffen uns immer Montag und Donnerstag in dem Lokal. Ach so, sag mal, ich bin ja so ein großer Berlin-Freund. In welchem Stadtteil wohnst du? In Spandau. In Spandau, wie schön. Ja. Sehr schön. Hier hinten am Johannesstift. Sehr schön, sehr schön. Ja. Tolle ja. Gegend. Ja, ist schön. Ja, Ute, mir fällt nämlich gerade ein Gespräch mit einer auch sehr, sehr, sehr netten älteren Dame, ungefähr in deinem Alter ein, vor ein paar Wochen oder vorige Woche. Ja. Die erzählte mir, was mir da auch so klar geworden ist. Sie sagte, wenn man keinen Partner hat, wird man als alter Mensch überhaupt nicht mehr angefasst. Und sie genießt es so sehr, wenn sie mal von jemandem angefasst wird. Aha. Selbst wenn es gar keine erotische Berührung ist. Aber sie sagte, dass das eine ganz tolle Sache für sie sei. Ja, das habe ich gesehen. Ich glaube, sie hat gesagt, er hat sie mal umgefasst, nicht? Und wohl geküsst auf die Wange. Ja, und sie hätte ganz gerne gehabt, dass er sie richtig küsst. Genau, ja. Insofern hast du ja ein ganz großes Glück. Das ist ja sensationell. Ich habe ein ganz großes Glück, ja, wirklich. Also wir lieben uns beide dermaßen und also das ist toll. Und du hast so für dich auch nicht den Eindruck, dass der Altersunterschied irgendwie Komplikationen macht? Nein, überhaupt nicht. Und seine Familie, hat er denn auch Kinder? Oder andere? Ja, eine 20-jährige Tochter. Ach so, und was sagt die? Ja. Na, die weiß auch, dass er zu mir kommt, aber ich habe die noch nicht gesehen. Ach so, das ist doch noch ein bisschen stiller und geheimer. Das Ganze. Ja, aber sonst, sie weiß, dass er zu mir kommt. Also, ich beglückwünsche dich sehr zu deinem Glück, Ute. Ja. Das ist sehr schön und ich gönne es dir von Herzen und genieße es in vollen Zügen. Ja, das mache ich auch. Genieße es in vollen Zügen. Ja, kommt er denn jetzt zu Weihnachten nach Berlin? Ja, ich weiß nicht, wir haben noch nicht gesprochen, mein Telefon war kaputt und das habe ich jetzt gestern erst wieder in Ordnung gewesen und nur haben wir noch nicht gesprochen. Ah, ja. Ja, wenn er kann, kommt er, aber wenn er zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten muss, dann kann er natürlich dann geht's nicht kommen. Nicht, ja. Ich wünsche dir so sehr, dass er kommt und dass ihr ein paar schöne Tage habt. Ja, danke schön. Liebe Ute, alles Liebe, alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke schön. Und deine Sendung ist ganz toll. Also Dankeschön. Ich finde die fabelhaft, wie du immer so berätst, was die Leute machen sollen und was sie nicht machen sollen. Ich danke dir vielmals, liebe Ute. Ja. Mach's gut. Guten Rutsch. Ja, danke schön. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Ute. Und hier ist Giovanni, der ist 21. Hallo Giovanni. Hallo Domian. Giovanni. Ein Italiener? Nein. Überhaupt nicht. Und zwar habe ich was Schöneres zu berichten. Und zwar ist mein Thema Knochenmarkspende. Knochenmarkspende? Ja. Warum? Erzähl mal. Und zwar habe ich am 1. Dezember Knochenmark gespendet für einen fremden Leukämiepatienten. Ah, wie super. Das ist ja toll. Wie kam es dazu, dass du das gespendet hast? Man muss sich ja erst irgendwie in einer Spenderdatei typisieren lassen und registrieren lassen. Genau. Mhm. Und das habe ich im April gemacht bei der DKMS. Mhm. Da kann man sich so ein Wattestäbchen nach Hause schicken lassen. Ja. Und dann macht man einen Wangenabstrich und dann schickt man es wieder hin und dann werden die Gewebemerkmale spezifiziert und dann kommt man in die Datei rein. Das reicht aus, dieses Wattestäbchen. Ja, ja. Das reicht aus. Mhm. Und dann habe ich im September Post bekommen von der DKMS. Sagst du mal, was genau DKMS heißt? Deutsche Knochenmark-Spenderdatei. So, genau, so war es, ja. Mhm. Ja. Und ja, da stand dann in dem Brief drin, dass ich in die engere Wahl komme, dass es ein Patienten ist und ich in die engere Auswahl komme zum Spenden. Mhm. Dann wurden noch weitere Voruntersuchungen gemacht. Welcher Art? Das nennt sich dann Bestätigungstypisierung. Mhm. Da musste ich dann zum Hausarzt, der hat mir Blut abgenommen. Mhm. Und das wurde dann zu der Transplantationsklinik geschickt und die haben das dann nochmal alles nachgeprüft. Also nur Blutabnahme zunächst? Ja, genau, nur Blutabnahme. Wie ging es dann weiter? Dann habe ich am 9. November wurde ich dann angerufen und dass ich spenden soll, dass ich als Spender in Frage komme. Mhm. Und dann 3 Tage später war dann schon eine Voruntersuchung in der Entnahmeklinik. Dann bin ich da hingefahren. War das weit weg von dir? Nee, ist in Hamburg. Ich komme aus Bremen und dann bin ich in Hamburg zur Klinik gefahren. Ja. Ja, und da wurde ich dann komplett durchgecheckt, dass ich auch wirklich als Spender in Frage komme und gesundheitlich alles gut ist. Mhm. Wie macht man das? Was für ein Check ist das? Also EKG ganz normal gemacht, Blutdruck messen und dann wurde noch Ultraschall von Organen gemacht. Ja, also nichts Schlimmes in dem Sinne. Nee. Mhm. Ja, und dann? Ja, und dann habe ich auch den Termin schon bekommen zur Spende am 1. Dezember und dann habe ich ein paar Tage später von der Klinik das okay bekommen. Wusstest du denn da schon, um welche Person es sich handelt? Nein, das erfährt man maximal danach erst. Ach so. Mhm. So, also das heißt, da steht schon eine ganze Menge Engagement hinter. Allein das, was du bisher erzählt hast, ist ja schon mit einigen kleinen Unannehmlichkeiten verbunden. Ja. Ne? Es ist nicht einfach so, man spendet einmal Blut und die Sache ist dann erledigt. Nein, man muss mehrere Schritte unternehmen. Ja, genau. So, dann kam es zu der Aktion. Ja, genau. Was genau passiert dann? Und zwar es gibt 2 Verfahren, in denen man, wie man die Stammzellen gewinnt. Entweder man macht es peripher, das heißt, man bekommt eine Woche vorher Hormone gespritzt und dann werden die dann in der Klinik mit so einem, ja, so dialysemäßig, werden dann die Stammzellen aus dem Blut rausgenommen. Hat man das bei dir so gemacht? Nein, bei mir hat man die andere Variante gemacht. Unter Vollnarkose werden einem mit einer Punktionsnadel aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen. Ah, unter Vollnarkose? Ja. Also ein gewisses Risiko besteht dann den Spender auch? Ja, genau, das Narkoserisiko. Ja. Der Eingriff an sich ist nicht... Es war eine halbe Stunde gewesen, eine halbe Stunde Vollnarkose und da wurden mir dann 627 Milliliter Knochenmark entnommen. Ah ja. Wie ging es dir danach, als du von der Narkose wieder aufgewacht bist? Also danach ging es mir ganz gut eigentlich. Musstest du in der Klinik einen Tag bleiben? Oder ja, genau, einen Tag zur Beobachtung noch bleiben und dann konnte ich nach Hause schon. Ja, so, dann hat man dir das Knochenmark entnommen, um dem anderen Menschen, der Leukämie erkrankt ist, dieses Knochenmark zu spenden, was für ihn unter Umständen lebensrettend sein kann. Ja. Wer ist es denn nun, dem du das Knochenmark... Und zwar habe ich morgens gespendet, um 7 war die OP und nachmittags kam dann die Koordinatorin und hat mir dann erzählt, dass es dann nach Griechenland gegangen ist, ein kleines 4-jähriges Kind. Ach, das ist ja toll. Das geht also ganz, ganz groß europaweit. Ja, also weltweit auch. Bis nach Griechenland. Du wirst aber dieses Kind und die Familie des Kindes nie persönlich kennenlernen. Doch, das kann man nach 2 Jahren circa. Also es gibt so eine Anonymitätsphase und die kommt auf die Gesetzeslage an, immer 2 Jahre. Mhm. Und danach kann man sich auch persönlich treffen. Kriegst du denn irgendwann mal eine Mitteilung, wie es dem Kind geht? Und ja, ich kann auch immer bei der DKMS anrufen und nachfragen, wie es dem geht, dem Patienten. Ja, hast du schon angerufen? Nein, noch nicht. Das mache ich am Anfang des Jahres. Das heißt, durch dein Engagement kann es durchaus sein, dass du diesem kleinen Kind das Leben gerettet hast. Ja. Das ist ein tolles Gefühl. Ja, genau. Das ist ja sensationell. Wirklich. Respekt, wirklich Respekt, Giovanni. Wie kommt es, dass du dich da so engagierst? Naja, so ein Engagement war es ja eigentlich nicht gewesen. Naja, nur gut, komm. Ja. Da musst du aber schon viele Leute, musst du schon aufwendig suchen, bis man jemanden so weit kriegt, dass er sich dann auch unter Narkose legt. Das stimmt schon. Und aber das wird auch nur noch in 20% der Fälle überhaupt noch gemacht, dieses Narkoseverfahren. Ja. Meine Frage war gewesen, woher dieses Engagement kommt. Ja, ich weiß nicht, ich wollte einfach irgendwie Leute helfen und dann habe ich gesehen, dass es so einfach geht. Ja. Also du hast keinen Fall in der Familie oder warst selbst nur irgendwann betroffen? Nein. Nein, einfach so aus reiner Überlegung heraus und aus humanitärer Betrachtung der ganzen Sache. Ja, genau. Toll, toll, Mensch, Respekt, Respekt. Finde ich sehr toll. Und vielleicht hast du den einen oder anderen jetzt auf die Idee gebracht, so kann man Menschen das Leben retten. Und so kann man unter Umständen, was heißt unter Umständen, ganz großes Glück schenken. Ganz großes Glück. Also, toll, dass du es gemacht hast. Hoffentlich sind die Rückmeldungen aus Griechenland auch gut, ne? Dass dem Kleinen, dass es dann auch richtig gut geht. Und vielleicht lernst du ihn in ein paar Jahren. In ein paar Jahren, ja, genau. Genau, okay, dann machst du eine Reise nach Griechenland. Genau. Schön, dass du angerufen hast, eine tolle Geschichte. Jetzt auch so zu Weihnachten, wobei das ist immer eine tolle Geschichte, das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Ja. Alles Gute, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ja, frohe Weihnachten. Dankeschön, tschüss Giovanni. Und ich begrüße herzlich Uwe und Uwe ist 38. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Uwe. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, mag sich ein bisschen komisch anhören. Ich habe heute meine eigene Mutter wiederbelebt. Und ja, ich weiß im Moment nicht so ganz mit dem Gefühl umzugehen. Du hast deine eigene Mutter wiederbelebt? Ja, genau. Was war denn geschehen? Also ich bin selber Rettungsassistent und bin zu einem Einsatz gerufen worden und das war die Tagesbetreuungsstätte von meiner Mutter, die ist 75 und geht da zweimal in der Woche hin. Und ich hatte schon auf Anfahrt gewusst, dass sich das um meine Mutter handelt, weil wie die den Notruf ausgelöst haben, haben sie gleich danach mich angerufen und haben gesagt, ja, Herr Wagner, es geht um Ihre Mutter, Ihrer Mutter geht's nicht gut. Aha. Und dann bin ich da reingekommen und habe halt dann gesehen, wie die Helferinnen oder die Pflegerinnen da von meiner Mutter, die Betreuerinnen auf meiner Mutter rumgedrückt haben. Ja. Und dann... Was war denn passiert? Hatte deine Mutter einen Herzinfarkt? Nee, meine Mutter hatte eine fulminante Lungenembolie und aber ohne jegliche Anzeichen und... Fulminante Lungenembolie heißt, die Lunge fällt zusammen? Nee, da bildet sich ein großer Thrombus, da legen sich Blutplättchen aneinander und die verschließen dann die Lungenarterie. Und sowas kann von einer Sekunde auf die andere passieren? Ja, genau. Bei jedem Menschen? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn er... So, jetzt hast du deine Mama da liegen sehen. Bist ein erfahrener Mann in deinem Beruf sicherlich und hast es sofort kapiert, dass es um Leben und Tod geht. Ja, ja, da ist es spitz auf Knopf gestanden. Und Was macht man da? Was hast du gemacht? Ich habe sofort mit der Thoraxkompression bei meiner Mutter begonnen und habe halt dann eine Herzdruckmassage gemacht gehabt und mein Kollege hat dann den Luftweg gesichert gehabt und ja, und dann kam auch schon die Notärztin rein und ich kannte die dann auch noch zufällig und habe dann gesagt, das ist meine Mutter, bitte helfen Sie ihr. Und ja, wir haben dann meine Mutter wieder hergebracht, die hat guten Puls gehabt und hat dann sogar am Notfallort noch selber das Atmen angefangen. Und ja, und dann haben wir sie in die Klinik transportiert und derweil ist dann ein Kollege gekommen und wollte mich rauslösen. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, ich will mit in die Klinik fahren. Ja klar, natürlich. Ja. Und dann bin ich mit in die Klinik gefahren und dann da im Schockraum hat meine Mutter mich sogar wieder erkannt und hat die Augen aufgemacht. Und ja, aber irgendwie heute Abend und auch jetzt, ich weiß nicht, wie ich mit dem Gefühl so umgehen soll, weil ich irgendwie, ja, du hast jetzt da was gemacht, aber... Ja, aber sag doch... So ganz schockiert sein, so, oh, um Gottes Willen, ich habe jetzt da wirklich die dem Tod von der Schippe geholt. Jetzt sag doch erstmal, wie es deiner Mutter jetzt gerade aktuell geht, zur also Stunde. Meine Mutter ist im Klinikum Großhadern und die braucht nur noch Sauerstoff und blutverdünnende Medikamente, also keine Kreislaufunterstützung. Und ihr geht es sonst so gut sogar? Ja, die hat... Und ist auch geistig wieder voll da? Ja gut, meine Mutter hatte eine beginnende Alzheimer-Erkrankung, aber dennoch, dass sie Leute erkennt, Situationen auch ein bisschen einschätzen kann und hat sich eigentlich gefreut. Hat sie denn jetzt auch verstanden, dass da was Schlimmes mit ihr passiert ist? Ich habe ihr nicht gesagt, dass sie einen Kreislaufstillstand hatte. Ich habe ihr nur gesagt, Mama, dir ist es schlecht gegangen. Ach so. Dein Kreislauf ist ganz schlecht gewesen. Und dann hat sie mich so ganz treuherzig angeschaut und so nach dem Motto, ja, du wirst schon wissen, was zu tun ist. Mhm. So, jetzt bist du der Profi und hast wahrscheinlich schon hunderte von Menschen gerettet. Ja. Und jetzt ist es heute deine Mama und du kommst damit gar nicht so richtig klar. Ja, ich weiß nicht, was ich irgendwie dabei fühle. Das ist ganz komisch bei mir, weil ich... Beschreib's doch mal, was du fühlst. Ja, einerseits sehe ich den Einsatz und sage, hey, du hast jetzt wirklich Menschenleben gerettet. Mhm. Und andererseits müsste ich eigentlich als Angehöriger oder Sohn, weil ich bin so die Bezugsperson von meiner Mutter, müsste ich sagen, um Gottes Willen, die war tot. Mhm. Mhm. Mhm. Und dieses Gefühl irgendwie, das magst du nicht einstellen. Ja, ja, das glaube ich. Nun ist es aber auch noch so frisch, dass du ja eigentlich auch noch unter Schock stehst, kann man fast sagen. Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht schockiert. Nee, aber irgendwo, selbst bei aller Routine und aller Professionalität, wenn man die eigene Mutter vor sich liegen hat und die ist kurz davor zu sterben und man greift dann ein, ich glaube, das berührt jeden, auch dich, der du sowas schon so oft erlebt hast. Ja, und aber es ist ja natürlich auch wieder eine wahnsinnig schöne und tolle Geschichte. Aber es ist worst case. Ja, ja, ja, ja. Wenn du da hinfährst und siehst die eigene Mutter da liegen. Ja, ja, ja, ja, ja. Und denkst du so, hey, scheiße, du musst jetzt was machen, weil es ist kein anderer da. Ja, ja, ja. Aber was für eine schicksalhafte Fügung auch, dass du dann gerade im Dienst warst und da hingekommen bist. Ja. Und deine eigene Mutter retten durftest. So muss man es ja auch mal sehen. Du durftest sie retten. Und du hast deine Mutter zurück ins Leben geholt. Ja. So kann man sagen, ne? Ja, schon, aber ich weiß nicht, dieses, da muss man doch eigentlich glücklich sein drüber, oder? Ach, vielleicht heute noch nicht. Das stellt sich schon ein, glaube ich. Wenn es jetzt jeden Tag ein bisschen besser geht. Ich glaube, du bist im Moment noch so eingenommen von der Situation. Du warst in der Klinik, du hast es gesehen, alles und... ich glaube, das ist noch normal, dass du nicht gerade jetzt jubilierend durch die Wohnung läufst. Ja. Ich glaube, das ist alles noch im grünen Bereich. Die stille Freude wird sich schon allmählich bemerkbar machen, spätestens Heiligabend, wenn sie hoffentlich dann wieder zu Hause ist. Ich hoffe es. Ja. Was ist denn so erfahrungsmäßig, wenn jemand sowas hatte? Wie lange muss er dann noch im Krankenhaus bleiben? Also, der Arzt hatte heute gemeint gehabt, dass sie, wenn sich weiter jetzt nichts Neues mehr einstellt, dass sie Sonntag auf Normalstation verlegt werden kann. Mhm. Und ja, gut, weiter haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber dann schon auf Normalstation. Dann sind noch ein paar Tage hin bis Heiligabend. Da sind wir noch hin, ja. Und dann machst es ihr ganz besonders schön, noch schöner, als es vielleicht ohnehin schon gemacht hättest. Ja. Und dann feiert ihr den zweiten Geburtstag. Das ist aber anzunehmen. Ja, wie alt ist die Mama? Was hast du die gesagt? Mama ist 75. 75 hast du gesagt, ja. Mensch, Uwe, toll, ich freue mich. Ich freue mich sehr. Und auch dein Team und ich finde deine Sendung total klasse. Und danke. Jedes Mal, wenn ich Nachtdienst habe und nicht arbeite, schaue ich deine Sendung. Ah ja. So, schöne Grüße. Danke. Aus München, ne? Rufst du an? Ja, genau. Schöne Grüße an München und auf dass es der Mama jetzt jeden Tag besser geht und ihr ein sehr schönes Weihnachtsfest miteinander feiern könnt. Alles klar, danke schön. Mein lieber Uwe, tschüss. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Hans und Hans ist 70. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hans. Weswegen rufst du an? Bitte? Weswegen rufst du an? Ja, ich bin schon wieder auf dem absteigenden Ast. Und zwar habe ich vor Jahren... Ach, bin nur noch ein bisschen erkältet. Macht nichts. Vor Jahren hatte ich also solche Depressionen gehabt, ja, dass ich also wirklich schon überlegen war, sollst du jetzt einen Schritt ins Jenseits machen oder nicht. Oh, wie lange liegt das zurück? Ja, so 25, 30 Jahre. Ach, so lange. Und das ist von Zeit zu Zeit dann auch immer mal wieder gekommen. Aber du hast es alleine geschafft, da rauszukommen oder warst du in einer Behandlung? Ja, damals? Ich war auch in verschiedenen Behandlungen. Aber ich weiß es nicht, also ich bin wahrscheinlich immer an die falschen Ärzte gekommen. Na, damals war es auch noch heikel mit den Depressionen. Ja. Die wurden falsch behandelt. Man durfte es auch nicht so nach außen zeigen. Ja, da wurde man natürlich als verrückt erklärt. Und ich weiß nicht, also man hat dann gegrübelt und was kann das sein? Und man kommt dann auf keinen Gedanken. Ja, da bin ich manchmal 2-3 Stunden durch die Gegend gelaufen, heulen und zittern und aber nur damit der Körper da müde wurde, dass ich dann irgendwann mal schlafen konnte. Gab es damals einen Auslöser, weißt du das? Ja, es war nicht so gut in der Firma, macht da vielleicht mit zu tun haben. Ja. Ja, und aber es war auch schon teilweise dann davor gewesen. Ah, ja. Da war es aber nicht ganz so schlimm. Hat man dir damals Medikamente gegeben? Ja, hat man auch versucht. aber das hat auch nicht viel gebracht. Also außer, dass ich dann zwischendurch über die Medikamente dann mal geschlafen habe. Also. Ja. So, aber dann hast du viele Jahre Ruhe. Ja, jetzt habe ich wieder so eine ganze Zeit Ruhe gehabt, weil ich habe das dann immer so kompensiert mit viel Arbeit etc. Ja. Dann braucht man natürlich auch nicht ganz so zu denken. Und naja, und jetzt fängt es natürlich wieder an. Jetzt war natürlich auch noch ein Schicksalsschlag. Was ist geschehen? Ja, vor 3 Monaten ist meine Frau verstorben. Ach so, naja, dann und, ist es auch klar. Naja, und das trage ich natürlich jetzt dazu bei. Natürlich, vor 3 Monaten, das ist ja auch ganz, ganz frisch noch. Ja, ja. Wie lange warst du mit deiner Frau verheiratet, Hans? Ja, so 25 Jahre. 25 Jahre. Ja. Ist sie plötzlich verstorben? Ja, ja, also hatte also ein Darmgeschwür, ist operiert worden, alles wunderbar. Und sollte am nächsten Tag entlassen werden. Und dann hat man mich früh morgens angerufen, sie hatte eine Lungenembolie und man konnte nichts mehr machen. Also war das dann auch ein Schock, war das? Ja. Das ja, war ein Schock. Ja. Und jetzt bin ich also wirklich wieder so drauf und dran. Ich weiß manchmal wirklich nicht, was ich machen soll. Beschreib mal die Gefühle, die dich jetzt so umtreiben. Ja, ja. Ich kann es dann immer genau sagen. Vor allen Dingen geht es mir jetzt auch insofern schlecht. Ich kann nichts mehr essen. Also ich habe auch kein Hungergefühl und muss mich manchmal wirklich zwingen, was zu essen. Kapselst du dich auch sehr ab und bist viel alleine? Ja, sicher, ja, teilweise, ja. Gibt es denn, habt ihr Kinder? Ja, sicher, und die kümmern sich auch um mich. Ja. Aber ich bin auf der anderen Seite wieder ein Typ, der fällt den anderen Menschen nicht immer so zur Last. Verstehe, verstehe. Ja, und die haben natürlich ihre Probleme etc., ja. Wenn du so richtig traurig und schlecht drauf bist, ja, was machst du dann? Bleibst du in der Wohnung oder gehst du raus? Ja, dann bin ich meistens in der Wohnung. Und setze mich dann irgendwo oder lege mich auch manchmal auf die Couch. Und naja, und dann fängt man halt das Grübeln wieder an. Weinst du auch? Ja, ja, manchmal viel. Du machst es, du kannst das jetzt festmachen daran, dass der Auslöser der Tod deiner Frau war. Ja, mit, vielleicht, ich weiß es nicht genau, also weil es ist ja zwischendurch immer mal wieder aufgetreten. Ja, aber ja, nicht so stark wie jetzt. Nicht so stark wie jetzt. Hast du eine gute Ehe geführt mit deiner Frau? Ja, ja. Also es war wirklich harmonisch und wir sind immer gut miteinander ausgekommen. Ja, das ist natürlich die beste Medizin. Ja, und da ist man natürlich am Überlegen, was können die Ursachen sein, wenn jetzt irgendwas Schlimmes dann vorher passiert wäre. Ja, ja, aber es ist doch was Schlimmes passiert jetzt. Ja, jetzt, ausgestorben. Jetzt, das ist richtig. Naja, aber ich meine ja jetzt vorher schon. Ja, sicher. Ja. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die eine Grundveranlagung die dazu haben, die auch eine Grundlabilität haben. Und da genügen, wie du es vorhin schon gesagt hast, vielleicht Schwierigkeiten in der Firma oder, ach weißt du, manchmal sind es ja auch so ganz grundsätzliche Fragen, die die Menschen eben nicht beantworten können. Die Fragen nach dem Sinn des Lebens und... Naja, den stelle ich mir jetzt wirklich. Ja, solche Sachen, die können einen schon in den Abgrund treiben, wenn man das nicht beantwortet. Und aber das Einzige, was mich jetzt dann noch so ein bisschen von abgehalten hat, das ist, also die Kinder haben auch sehr unter dem Tod ihrer Mutter gelitten. Und das kann ich ihnen jetzt im Moment auch noch nicht antun. Nein, das ist ja auch kein, das steht ja nicht zur Diskussion, ist keine Lösung. Bist du denn ansonsten noch ein fitter und gesunder Mann? Ja, es geht einigermaßen. Ich meine, sicher im Alter hat man seine Bewegchen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es alles noch okay. Keine Haare mehr im Kopf. Naja, gut. So ähnliches nicht. Kann man auch gut ohne mitleben. Ja, ja, ja, ja. Jetzt habe ich aber nichts mehr, wo ich mich dran hochziehen kann. Ja. Also deinen Humor hast du noch nicht verloren. Ja, aber so, pass auf, Hans. Er schwindet immer weiter. Ich war ein sehr humorvoller Mensch. Ja, das höre ich. Das höre und vor allen Dingen, es ist ja auch nicht gut, wenn man auf dieser Welt zu viel Herzensgefühl hat. Ja, das treibt einen dann auch noch ziemlich runter. So, jetzt pass mal auf, Hans. Damals, als du deine Depressionen hattest, war die Medizin noch nicht weit fortgeschritten in dieser Richtung. Und viele Menschen sind völlig falsch behandelt worden in Sachen Depressionen. Jetzt ist ein ganz klarer Grund, du hast deine Frau verloren. Das haut den stärksten Menschen um, wenn man einen geliebten Menschen verliert. Dass es dir jetzt schlecht geht, auch mit dieser Krankheitsbiografie, die du hast, wundert mich überhaupt nicht. Es gibt inzwischen sehr, sehr, sehr gute Medikamente gegen Depressionen. Und ich möchte ja wirklich dringend und inständig raten, dir einen guten Psychiater zu suchen. Ja, und das ist eben die Schwierigkeit. Denn ich habe so knappes Dutzend schon durch. Ja. Du hast schon jetzt in den letzten 3 Monaten schon einige durch? Nee. Bisher habe ich also noch nichts unternommen. Weil ich dann auch wieder Angst habe, es bringt nichts. Denn ich habe also vor einem Psychiater, habe ich also wirklich zitternd und klappernd gesessen und habe dem Arzt gesagt, ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Mhm. Da hat er mir gesagt, ja, wenn ich Sie jetzt krank schreibe, kommen Sie nie mehr in der Arbeit. Aber das habe ich ihm vorher schon erklärt, dass ich sowieso die Kündigung in der Tasche habe. Aber das liegt alles lange zurück schon, ne? Ja, das liegt schon eine Zeit zurück. Ja. Wann warst du das letzte Mal bei einem Psychiater? Ja, das ist jetzt auch schon, wann war das gewesen, so um die 90, 92. Ah ja, da sind ja ganz neue Generationen jetzt da von Ärzten. Naja, und dann, wenn man dann auch immer noch eine Maske aufziehen muss, früher durften wir das ja auch nach außen nicht zeigen, ja. Das ist heute alles anders. Ja. Ich sag dir, geh zu einem guten Arzt, such dir einen guten Psychiater. Mhm. Ich bin sicher, dass man dir helfen wird und vor allen Dingen jetzt über diese schwere Zeit hinweg dich etwas so nach und nach oben bestimmungsmäßig heben wird können. Es ist wirklich falsch, das denken nur viele Leute, auch vielleicht ältere Leute, dass sie sagen, da muss ich jetzt alleine durch. Das ist völliger Quatsch. Was meinst du, wie vielleicht ein kleines Pillchen pro Tag dir helfen kann und es dir wirklich besser geht und du deine Trauer auch besser verarbeiten kannst? Ja, jetzt kommt aber wieder dazu, also ich, im Moment kann ich wieder sehr schlecht auf Menschen zugehen, ja, weil das greift jetzt alles eins ins andere. Mhm, klar, ja. Aber ich sag dir, je länger du jetzt wartest, ja, desto mehr versinkst du in der... Ja, gebe ich dir recht. Ja, das heißt, du musst so schnell wie möglich was unternehmen. Ich würde dich auch sehr gerne noch diesbezüglich beraten lassen von meiner Psychologin, die Magdalena, die dir da auch noch ein paar sehr handfeste Tipps geben kann. Gut, okay. In Sachen Psychiater. Ja, gut. Also mach es, ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du dann Erfolg haben wirst. Recht schönen Dank, du mir. Sehr gerne geschehen, Hans. Alles Gute wünsche ich dir. Vor allen Dingen bewundere ich ja immer, dass du dich so mit den Leuten also wirklich richtig beschäftigst und dir auch Zeit lässt. Ja. Denn bei den meisten, wie gesagt, da ging das ruckzuck durch und nun, da war es dann vorbei. Mhm. Ne? Ich danke dir sehr herzlich. Alles Gute wünsche ich dir auch. Auf Wieder. Also ja, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, okay. Tschüss. Ja, recht schön, Dank. Tschüss. Tschüss. Julia, 24. Hallo Julia. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir? Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß auch, dass die Sendung gleich zu Ende ist. Ja, fang mal einfach irgendwo an. Wir schaffen es schon. Ja, also, es geht darum, dass ich vor 2,5 Jahren, also 2 bis 2,5 Jahre, Pi mal Daumen, einen jungen Mann im Internet kennengelernt habe. Mhm. Und von Anfang an hieß es halt, dass wir uns treffen werden, aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns dann über die Zeit immer besser kennengelernt und auch lieben gelernt. Und aber ihr habt euch nie getroffen? Nein, wir haben uns nie getroffen. Seit über 2 Jahren? Ja. Bis heute? Genau. Und Gott, bin ich nervös. dann hieß es halt, dass wir uns erst dann treffen werden, wenn er seine Prüfung gemacht hat. Ja, das war immer das, was uns quasi davon abgehalten hat, zu treffen. Telefoniert ihr denn? Ja, jeden Tag wir in den 2, 2,5 Jahren telefoniert. Das war Alltag. Für mich ist es inzwischen eine ganz normale Beziehung, bis auf, dass wir uns nicht gesehen haben. Wohnt er bei dir um die Ecke? Ja, er wohnt nicht weit entfernt. Sagt er. Ja, es ist nicht weit entfernt. Nun, er wusste halt aber nie, wann seine Prüfung stattfinden wird. Was ist denn das für eine Prüfung? Macht eine Ausbildung. Ja. Und die Prüfung in der Ausbildung. Und er hat auch in der Zeit dann gesagt, dass er hat auch die Firma gewechselt, weil diese Prüfung immer vorausgeschoben wurde. Ja, und wir haben immer darauf gewartet. Er hat gesagt, er will sich davon nicht ablenken lassen, dass wenn wir uns treffen, dann könnte er sich nicht mehr auf die Prüfung konzentrieren, weil er sehr zielstrebiger Mensch ist. Ich will dir was sagen, Julia. Leider ist die Sendung wirklich gleich vorbei. Ich will dir erstmal ganz schnell einen ganz ersten Eindruck sagen. Ja. Irgendwas ist da faul. Ich glaube dem das nicht. Du möchtest dich schon seit langem mit dem treffen. Er hat es immer gesagt und mir versprochen. Ja, und es war alles okay bis vor 3 Wochen. Jetzt wollten wir uns im Februar treffen und jetzt sagt er mir, dass er nicht mehr weiß, ob er mich liebt. Und wir haben, es war immer alles in Ordnung. Was soll ich machen? Wie soll ich reagieren? Und mir liegt so viel daran. Ich bin fix und fertig mit dem. Bestehe darauf, dass ihr euch trefft. Ich vermute, dass der dich belogen hat seit 2 Jahren. Aber ich bin doch nicht blöd, ich bin nicht naiv. Es war immer doch alles ganz ehrlich von mir gemeint. Was meinst du, was Leute sich verstellen können? Ich bin in- und auswendig. Ich weiß, man hat diesen Menschen nicht getroffen, aber... Bestehe darauf, dass ihr euch so schnell wie möglich trefft. Das ist die einzige Chance, um dass du ihm sagst, somit kannst du mir beweisen, dass alles echt ist. Aber er will jetzt nicht mehr, Domir. Ja, das ist wirklich hochdramatisch. Deshalb werden wir dich gleich nochmal zurückrufen, weil die Sendung gleich vorbei ist, Julia. Kann ich mit dir reden, geht das? Bis gleich. Tschüss. In der Technik heute Axel Düllmann. Wir sind am 18.01. wieder da. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Freue mich sehr auf die Sendung dann nächstes Jahr.